im Hintertraum. Nur ein Traum ist im Wintertraum, ist im Winter ein Traum. Nur ein Traum. Im Winter ein Traum, nur ein Traum.